بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nun kommen wir zur nächsten Aya, nachdem wir Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in durchgenommen haben, kommen wir zu dem Ziel eines Gläubigen, und zwar Ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns recht den geraden Weg. Und das ist die Bitte, die der Muslim während des Gebets eben stellt an Allah subhanahu wa ta'ala. Dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe für die Rechtleitung zum geraden Weg. Und so ist Allah subhanahu wa ta'ala auch Al-Hadi. Zu den Namen Allahs azza wa jal gehört Al-Hadi, also der Rechtleitende. Subhanahu wa ta'ala, so sagte Allah Azza wa Jal, so haben wir für jeden Propheten einen Feind aus den Reihen der Übeltäter bestellt und dein Herr genügt als Führer und Helfer, als Leitender und Helfer. Und Allah Azza wa Jal sagte auch, und Allah leitet wahrlich diejenigen, die glauben, zu einem geraden Weg. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah erwähnte, dass es unterschiedliche Arten der Rechtleitung gibt. Die erste Art ist die allgemeine Rechtleitung, die bei der gesamten Schöpfung zu finden ist. Und dies erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Er sagte, unser Herr ist derjenige, der allem seine Natur gegeben und es hierauf recht geleitet hat. Das heißt, er hat jedem seine Gestalt gegeben, ohne einem anderen zu ähneln. Und er hat jedem Körperteil seine Form und seine Art gegeben. Gab er seine eigene Natur. Sodann hat er ihn zu den Taten, zu denen er erschaffen wurde, geleitet. Diese Rechtleitung umfasst die Rechtleitung der Tiere, die sich mit ihrem Willen zur Erlangung dessen, was ihnen nutzt, und zur Beseitigung dessen, was ihnen schadet, bewegen, als auch die Rechtleitung der Gegenstände, die dienstbar gemacht wurden für das, wofür sie erschaffen wurden. Sie erhalten eine Rechtleitung, die ihnen gebührt, so wie jede Art von Tieren eine Rechtleitung erhält, die ihnen gebührt, auch wenn sich ihre Arten und Gestalten voneinander unterscheiden. Ebenfalls besitzt jeder Körperteil eine eigene Rechtleitung, die ihm gebührt. So ist die Rechtleitung der Beine das Gehen, die der Hände das Anfassen, die der Zunge das Sprechen, die des Ohres das Hören und die des Auges das Erblicken des Sichtbaren. Und so ist jeder Körperteil dazu da, wofür er erschaffen wurde. Die Rechtleitung der Paare von jeder Tierart ist die Fortpflanzung und die Erziehung der Nachkommen und die der Säuglinge, sich stillen zu lassen, wenn es ein Verlangen dazu verspürt. Die Stufen der Rechtleitung Allahs kann niemand erfassen, so sei Allah gepriesen, dem Herrn der Welt. Das heißt, diese Rechtleitung bedeutet, für was hat Allah Azza wa Jal diese Dinge erschaffen? Jedem hat Allah Azza wa Jal etwas gegeben. Ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, weiß, es muss gestillt werden. Und es begnügt sich mit dem Stillen. Das ist die Rechtleitung. Die Nase weiß, es muss riechen. Es muss nicht sehen. Allah subhanahu wa ta'ala hat also jedem eine Rechtleitung gegeben. Stell dir vor, du könntest mit deiner Nase nicht riechen. Dann haben wir natürlich ein Problem. Oder du könntest mit deinen Augen nicht sehen. Die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich recht geleitet hat, bedeutet, dass er deinen ganzen Körper recht geleitet hat, dass er die Tiere recht geleitet hat. Stellen wir uns vor, die Tiere würden sich nicht so verhalten, wie sie sich immer verhalten, sondern ihr Verhalten ändern. Dann könnten wir Menschen nicht mehr in Sicherheit auf dieser Erde leben. Das heißt, das ist eine Hidayah, die allgemein ist. Eine Hidayah für die Menschen, für die Tiere, für die Djinn, für die Pflanzen, für die Gegenstände. Das heißt, Allah Azza wa Jal gab jedem Geschöpf eine Aufgabe, eine Rolle, an die sich dieses Geschöpf hält. Die zweite Art der Rechtleitung ist die Rechtleitung der Aufklärung, des Hinweises und der Bekanntmachung. Das heißt, die Bekanntmachung zu beiden Hochebenen des Guten und des Bösen, sowie zu beiden Wegen der Rettung und des Verderbs. Diese Art erfordert nicht die vollkommene Rechtleitung, denn sie ist ein Grund und eine Voraussetzung, keine zwingende Folge. Daher bedarf sie der Rechtleitung des Erfolgs. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Was aber die Thamud, dieses Volk, angeht, so wollten wir sie rechtleiten, sie aber liebten die Blindheit mehr als die Rechtleitung. فَهَدَيْنَاهُمْ bedeutet eigentlich, so haben wir sie rechtgeleitet. Nicht so wollten wir sie rechtleiten. Aber was für eine Art der Rechtleitung ist hier gemeint? Die Rechtleitung der Aufklärung. Nicht die Rechtleitung zum Erfolg. Denn das ist die nächste Art. Denn Allah subhanahu wa ta'ala leitet dich recht im Sinne von, er zeigt dir, was richtig und was schlecht ist. Dann benötigst du, und das sagt Ibn Qayyim hier, dann benötigst du noch einmal eine Rechtleitung, und zwar die Rechtleitung des Erfolgs, dass du entsprechend dieses Wissens auch handelst. Entsprechend diesem Wissen auch handelst. Er sagt hier, diese Art erfordert nicht die vollkommene Rechtleitung. Oder aus dieser Art folgt nicht unbedingt die vollkommene Rechtleitung. Denn viele hören, sie müssen beten. Das ist eine Rechtleitung. Allah Azza wa Jalla hat ihnen gezeigt, was sie tun sollen. Viele hören, sie sollen fasten. Sie sollen die Gebote Allahs einhalten. Sie lesen den Koran. Sie hören die Sunna. Das ist eine Rechtleitung. Eine Rechtleitung welcher Art? Und zwar die Rechtleitung der Aufklärung, eine Rechtleitung des Hinweises und der Bekanntmachung. Ja, das ist eine Form. Das aber dann umzusetzen, das ist die nächste Art der Rechtleitung. Zu dieser Ayah also, die eben erwähnt wurde, das heißt, wir haben ihnen verdeutlicht, wir haben sie aufgeklärt, und ihnen gezeigt, doch sie sind der Rechtleitung nicht gefolgt. Ja. Das heißt hier, فَهَدَيْنَاهُمْ im Sinne von, wir haben sie aufgeklärt. Und Allah Azza wa Jal sagte, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. Was bedeutet hier die Rechtleitung? Etwa, dass der Mensch dann anfängt, den Islam umzusetzen? Nein, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zum Beispiel seine Onkel zum Islam aufgerufen, aber sie haben den Islam nicht angenommen. Einige, nicht alle natürlich, wie zum Beispiel Abu Talib oder andere. Und er hat die Kuffar von Quraysh aufgerufen, Abu Jahl und Abu Lahab und Umayyah und wie sie alle heißen. Er hat sie also recht geleitet. In welchem Sinne? Die Rechtleitung der Aufklärung, der Verdeutlichung, der Übermittlung, ja, der Bekanntmachung, des Zeigens. Nicht die Aufklärung, nicht die Rechtleitung des Erfolgs. Die liegt in den Händen Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jal sagte dazu, oder bevor wir zur Ayah kommen, drittens die Rechtleitung des Erfolgs und der Eingebung. Diese Rechtleitung verursacht die Befolgung der Rechtleitung. Diese Rechtleitung verursacht die Befolgung dieser Rechtleitung. sodass man dieser nicht fern bleibt. Diese erwähnte Allah Azza wa Jal in seiner Aussage, يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Er lässt in die Irre gehen, wen er will, und er leitet recht, wen er will. Wen lässt er in die Irre gehen? Denjenigen, der nicht diese Rechtleitung umsetzen möchte, der den Islam nicht annehmen möchte, den lässt er in die Irre gehen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Stolze. Er braucht uns nicht. Wer diese Religion nicht annehmen möchte, wer sie nicht einhalten möchte, wer die Gebote nicht einhalten möchte, den lässt Allah subhanahu wa ta'ala irre gehen. Und wen er will, den leitet er recht. Wenn er Allah azza wa jalla erkennt, dass im Herzen dieses Menschen etwas Gutes ist, dann wird er ihn recht leiten, dann wird er ihn verhelfen, zuerst durch die Rechtleitung der Aufklärung, dann durch die Rechtleitung zum Erfolg, also zur Umsetzung. Und Allah Azza wa Jalla sagt, إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلْ. Selbst wenn du noch so danach trachtest, sie recht zu leiten, so leitet Allah nicht recht, wen er nun einmal in die Irre gehen lässt. Und wen er in die Irre gehen lässt, das folgt oder das hängt ab mit seiner Gerechtigkeit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird keinen, der die Wahrheit erkennen möchte und bereit ist, die Wahrheit auch umzusetzen, den wird er nicht irreleiten. Sondern er wird nur diejenigen irreleiten, die stur sind, die nicht die klaren Zeichen, die sie sehen, akzeptieren möchten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wies darauf hin, indem er sagte, مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Wen Allah recht leitet, den wird niemand irre leiten. Und wen Allah irre leitet, den wird niemand recht leiten. Wie gesagt, dies basiert auf die Gerechtigkeit und die Weisheit und das Wissen und der Gnade und Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner, der die Rechtleitung erfahren möchte, wird davon abgehalten. Keiner. Es sind aber Menschen, die es nicht hören wollen, die es nicht mitbekommen wollen. Wer so ist, der wird natürlich die Rechtleitung dann nicht erfahren, außer Allah Azza wa Jal erkennt das Gute in seinem Herzen und er leitet ihn in einem späteren Moment in seinem Leben recht. Und Allah Azza wa Jal sagte noch einmal deutlich, dass diese Art der Rechtleitung, die Rechtleitung zur Umsetzung, zur Unterwerfung, zum Erfolg, nur bei Allah liegt, indem er sagte, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Gewiss, du kannst nicht recht leiten, wen du gern recht geleitet sehen möchtest. Allah aber leitet recht, wen er will. Und aus dieser Angelegenheit, wenn wir diese Aya إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ lesen, dann müssen wir erkennen, welche Ehre uns zuteil wurde, dass Allah uns nicht nur die allgemeine Rechtleitung, nicht nur zur allgemeinen Rechtleitung verholfen hat, wie schon gesagt, die Rechtleitung der Tiere und der Menschen und der Körperteile und der Gegenstände, die jeder genießt, und nicht nur zur Rechtleitung der Bekanntmachung, der Aufklärung verholfen hat, sondern noch zur Rechtleitung der Umsetzung. Das heißt, du könntest schon in der ersten Station aussteigen. Du weißt, du bist ein Mensch, du funktionierst und dann hat sich die Sache erledigt. Und dann lebst du dein Leben ohne irgendeine Leitung. Eine weitere. Außer diese allgemeine Leitung, dein Instinkt, deine Veranlagung. Du bist halt ein Mensch, du musst essen, du musst trinken, du musst schlafen. Wassalamu alaikum. Und Allah Azza wa Jal hätte dich auch schon in der nächsten Station lassen können. Und zwar, dass du die Wahrheit hörst, aber sie nicht umsetzt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, so gütig wie er ist, hat dich noch ein drittes Mal recht geleitet. Und zwar die Rechtleitung, die nur er subhanahu wa ta'ala, zu welcher nur er verhelfen kann. Und das ist die Rechtleitung der Umsetzung. Und das ist natürlich eine große Ehre. Und wir lernen daraus auch, dass wir keinen Menschen zwingen können zum Glauben. Können wir nicht. Und zu irgendetwas. Sondern wir können nur aufklären. Wir sind ja die Gefolgsleute des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir folgen ihm sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er, unser Vorbild, gesagt bekommen hat, du kannst nicht Recht leiten, wenn du willst. Also welche Art von Rechtleitung? Die Rechtleitung des Erfolgs, der Umsetzung, der Unterwerfung, des Handelns. Dann können wir das auch nicht. Und deswegen, barakallahu fikum, nicht, dass jemand hier den Koran liest und denkt, da wären Widersprüche. Und zwar, auf der einen Seite sagt Allah azza wa jalla, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, und auf der anderen Seite, das heißt, und du leitest ja wahrlich recht zu einem geraden Weg, und auf der anderen Seite, innaka la tahdi man ahbabt. Also, du wirst ganz gewiss nicht recht leiten, wen du gern möchtest. Ist das hier ein Widerspruch? Nein. Wenn wir wissen, es gibt verschiedene Arten der Rechtleitung, dann wissen wir, es ist kein Widerspruch. Die erste Ayah bezieht sich darauf, du kannst aufklären. Innaka la tahdi. Das heißt, du kannst aufklären. Du kannst verdeutlichen. Du kannst den Leuten zeigen, was die Wahrheit ist. Und die andere Ayah bezieht sich darauf, du kannst ihre Herzen nicht ändern, sodass sie es auch umsetzen. Geht nicht. Und deswegen unsere Aufgabe ist die Aufklärung, Al-Hidayah, in der, also Al-Bayan, Wal-Irshad, Hidayatul Bayan Wal-Irshad, also das Verdeutlichen und das Aufklärungs, des Aufklärens, und nicht Hidayatul Tawfiq. Hidayatul Tawfiq, also den, die Rechtleitung des Erfolgs zur Umsetzung und zur Einhaltung der Gebote Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Art der Rechtleitung hat er ihm abgestritten und bestätigte ihm die Rechtleitung der Verkündung, wie ich gerade sagte, in der Ayah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. Die vierte Art der Rechtleitung, das ist das Ziel der Rechtleitung, eben die Rechtleitung zum Paradies oder zur Hölle. Das heißt, dieser Ausdruck Al-Hidayah im Koran wird zum einen für die Aufklärung benutzt, für die Umsetzung, also den Erfolg zur Umsetzung benutzt, und er wird benutzt zum Leiten, also zum Bewegen hin zu etwas. Und zwar sagte Allah Azza wa Jal, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Diejenigen aber, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, leitet ihr Herr wegen ihres Glaubens recht, unter ihnen werden Flüsse strömen in den Gärten der Wonne. Und die Paradiesbewohner sagen, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. Und alles Lob gehört Allah, der uns hierher geleitet hat. Wohin? Ins Paradies. Und genauso gibt es eine Leitung in die Hölle. Eine Hidayah zu Jahannam. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Nicht صراط الذين أنعمت عليهم. Hier, فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Zu den Engeln des Gerichts wird gesagt, versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben, ihre Gattinnen und das, dem sie dienten, anstatt Allahs, dann leitet, das ist hier die Hidayah, dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes. Möge Allah uns davor bewahren. Das sind also die Arten der Hidayah, die vorhanden sind. Eine allgemeine Hidayah, das heißt, eine Leitung, dass du so funktionierst, wie Allah Azza wa Jalla es wollte, und die Tiere und die Pflanzen und die Gegenstände und die Erde. Eine Rechtleitung im Sinne von Aufklärung und Beschreibung, das ist die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen, und das ist die Aufgabe der Gefolgsleute des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Alle Muslime müssen aufklären und den Islam den Menschen beibringen. Die dritte Art ist die Rechtleitung zur Umsetzung. Und dies kann nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und die vierte Bedeutung der Hidayah ist eben schlussendlich in der letzten Station entweder die Hidayah ins Paradies, das erlaubt wird, ins Paradies eingetreten zu werden, oder die Hidayah nach Jahannam, möge Allah azza wa jal uns davor bewahren. Dann kommt der letzte Teil, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden. Ibn Kathir rahimahullah sagte, diejenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat, sind jene, die er in Surat An-Nisa erwähnt. Und zwar sagte Allah hier, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein. Das sind die, denen Allah subhanahu wa ta'ala Gunst erwiesen hat. Das sind die Propheten, die Wahrheitsliebenden, die wahrhaftigen Menschen, die Märtyrer und die Rechtschaffenen, denen Allah Gunst erwiesen hat. Welche gute Gefährten sind jene? Das ist die Huld von Allah, und Allah genügt als Allwissender. Das heißt, wenn du sagst, اهدنا الصراط المستقيم, also, O Allah, leite uns recht den geraden Weg, صراط الذين أنعمت عليهم, den Weg derjenigen, den du Gunst erwiesen hast, das sind welche? Das sind النبيين, also die Propheten, الصديقين, die Wahrhaftigen, والشهداء, die Märtyrer, والصالحين, die Rechtschaffenen. Das heißt, du sagst, ja Allah, bitte, ich möchte zu diesen Menschen zählen. Ich möchte Yawm al-Qiyamah mit diesen Menschen zusammen sein. Und das geschieht natürlich nur, wenn Allah dich recht leitet, dass du so handelst, wie diese Menschen gehandelt haben. Ad-Dahhak überlieferte, dass Ibn Abbas sagte, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, dass sie dir gehorchen, dich anbeten, von deinen Engeln, deinen Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen. Also hat er hier noch zusätzlich die Engel erwähnt. Das sind diejenigen, denen Allah Azza wa Jal Gunst erwiesen hat, und zu denen möchte man gehören. Und die Hilfe bittet man von Allah Azza wa Jal, dass man Kraft bekommt, damit wir diese Stufen erreichen. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya sagt nun zu dieser Ayah, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hier werden drei Personengruppen erwähnt. Also, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, das ist die erste Gruppe. Nicht derjenigen, die den Zorn erregt haben, das ist die zweite Gruppe. Und nicht der Irregehende, das ist die dritte Gruppe. Er sagt, damit teilen sich die Menschen in Bezug auf die Kenntnis der Wahrheit und die Umsetzung dessen in drei Gruppen auf. In Bezug auf die Wahrheit und ob diese Wahrheit umgesetzt wird. Ob man dieser Wahrheit auch folgt, gibt es drei Gruppen. Denn entweder besitzt der Mensch Wissen über die Wahrheit oder er ist darüber unwissend. Das ist also die erste Aufteilung. Entweder man weiß, man hat Kenntnis, oder man ist unwissend. Und der Wissende über die Wahrheit handelt dementsprechend, oder er widerspricht ihr. Also haben wir wissend, unwissend. Und der Wissende, da gibt es wieder zwei Formen. Entweder er handelt danach, oder er handelt nicht danach. Das sind eben drei. Unwissende, das ist eine Kategorie. Oder Wissende. Die Wissenden nun sind zweierlei Arten. Sie handeln danach oder sie handeln nicht. Es gibt keine vierte Art auf dieser Welt. Entweder du kennst die Wahrheit oder du kennst sie nicht. Und wenn du die Wahrheit kennst, entweder hältst du dich daran oder du hältst dich nicht daran. Etwas anderes gibt es nicht. Er sagt nun, so sind dies die drei Arten der Beauftragten. Al-Mukallaf, der Beauftragte ist also der Mensch. Tiere sind nicht beauftragt. Allah Azza wa Jalla hat den Tieren nicht auferlegt, dass sie beten oder fasten. Sie preisen Allah, ja. Aber sie müssen jetzt nicht fasten oder pilgern und so weiter. Sondern Al-Mukallaf sind die Menschen und die Djinn. Er sagt nun, so sind dies die drei Arten der Beauftragten. Und es gibt keine weitere Art. Derjenige, der das Wissen über die Wahrheit besitzt und dementsprechend handelt, ist jener, dem Gunst erwiesen wurde. Er weiß, er soll beten, also betet er. Er weiß, Rauchen ist Haram, also hört er auf. Er weiß, Alkohol ist Haram, also trinkt er kein Alkohol. Er weiß, er muss Zakat zahlen, also zahlt er Zakat. Er hat das Wissen, setzt es um. Derjenige, der das Wissen über die Wahrheit besitzt und dementsprechend handelt, ist jener, dem Gunst erwiesen wurde. Und es ist jener, der seine Seele durch das nützliche Wissen und die guten Taten läutet. Der Irregehende ist jetzt wer? Allah Azza wa Jalla sagt, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Der Irregehende erregt den Zorn durch seine Abwendung vom Wissen, welches zur Handlung führen sollte. Demnach sind beide Irregehende und zornerregend. Allah Azza wa Jalla erwähnt hier die zwei Fehler auf dem Weg zu Allah. Und zwar entweder du hast Wissen und setzt es nicht um. Und das ist natürlich sehr schlimm. Oder du hast gar kein Wissen. Im Arabischen gibt es ein Gedicht. In kunta la tadri fatilka musibatun. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Wenn du nicht weißt, dann ist dies eine Katastrophe. Und wenn du es weißt, dann ist die Katastrophe gewaltiger. Wenn jemand nicht weiß, dass Allah existiert, dann ist das schlimm. Aber wenn er weiß, Allah existiert und er schaut mich an und er weiß, was ich tue und er hört mich und sieht mich, aber ich halte mich nicht an die Gebote, dann ist das viel fataler. Und deswegen muss jemand, der an Allah Azza wa Jalla glaubt und diesem richtigen Weg folgen will, er muss sich an die Gebote halten. Wer sind nun diese zwei Gruppen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Yahudu maghdubun alayhim wa-Nasara dallun. Die Juden sind diejenigen, die den Zorn erregt haben, und die Christen sind die Irregehenden. Warum? Weil die erste Gruppe hat die Wahrheit erkannt. Sie wussten, dass das der Prophet ist. Sallallahu alaihi wasallam. Das haben sie auch bestätigt, öfters sogar. Aber sie wollten nicht danach handeln. Und bei den Christen ist es so, dass sie die Wahrheit gar nicht erst erkannt haben. Und man darf aber jetzt nicht denken hier, es bezieht sich nur auf die vergangenen Religionen. Im Judentum und im Christentum. Sondern es bezieht sich diese Ayah auf jeden Menschen. Es gibt Menschen, die lernen ihre Religion gar nicht. Derjenige, der seine Religion, den Islam, nicht lernt, der ähnelt sich wie die Leute des Christentums, die ihre Religion nicht kennen. Und wer die Religion lernt, sie aber nicht einhält, sie nicht umsetzt, der ähnelt sich den Leuten des Judentums. Und deswegen ist der einzige Weg der Rettung das Wissen und Handeln. Wie oft sagst du einem, das ist nicht erlaubt, das darfst du nicht machen, so geht das nicht. Aber so stur wie er ist, macht er weiter. Er sagt, das ist doch egal, ich mache hier weiter. Und das ist natürlich nicht erlaubt. Egal um was es geht, um Sünden, um Taten, die man nicht macht oder die man machen sollte. Auf jeden Fall, man muss lernen und umsetzen. Erst dann gehört man zu denjenigen, denen Allah Azza wa Jalla Gunst erwiesen hat. Wie ich gestern schon sagte, bei der Rezitation der Ayah Ihdina Sirat al-Mustaqim, sollte man die Furcht empfinden, wenn Allah einen nicht recht leitet. Denn das würde ja heißen, dass es zum ewigen Verderb führt, zum ewigen Verbleib in der Hölle, wenn Allah dich nicht recht leitet zum Islam, wenn Allah dich nicht recht leitet zum Tawhid, wenn Allah dich nicht recht leitet zur Meidung des Götzendienstes und so weiter und so fort, dann bedeutet das ja, dass ein Mensch nicht als Muslim stirbt. Und das vergibt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und das bedeutet, dass jemand, der so stirbt, für immer und ewig in der Hölle sein wird. Deswegen sagst du, ihdina as-sirat al-mustaqim, nicht auf eine Art und Weise, als ob es dir egal wäre, sondern du flehst Allah an. Bitte, bitte, ich flehe dich an, leite mich recht. So muss das rezitiert werden, mit so einem Herzen, mit so einem Gefühl. Und dann erinnerst du dich, zu welcher Sorte von Menschen willst du nun gehören? Zur ersten, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, oder zur zweiten, Ghairi, bitte nicht zu denjenigen, Ghairi al-Maghdubi alayhim, die den Zorn erregt haben, wala al-Dallin, und auch nicht die Irregehenden. Surat al-Fatiha, wie wir nun in den letzten Vorträgen gesehen haben, zeigt den Sinn des Lebens, es zeigt den Weg, es zeigt die Hürden, es zeigt die Fehler und die Tücken des Teufels. Al-Fatiha ist also die Zusammenfassung der Religion. Warum lebe ich? Steht in Surat al-Fatiha. Was ist mein Ziel? Steht in Surat al-Fatiha. Wie gelange ich zu diesem Ziel? Steht in Surat al-Fatiha. Wovor muss ich achten? Steht in Surat al-Fatiha. Und deswegen ist diese Sura so eine Sura, eine gewaltige Sura, über die natürlich viel, viel mehr gesagt werden kann. Ja, das ist jetzt nicht alles. Die Ulama haben viel, viel mehr über Surat al-Fatiha geredet, aber das ist nur ein kleiner Einblick, den man braucht, um Demut zu empfinden während dem Gebet. Wer Surat al-Fatiha nicht versteht und wer sich damit nicht beschäftigt, wer die Erläuterung der Surat al-Fatiha nicht kennt, wird auch nicht im Gebet Surat al-Fatiha genießen. Und ich sagte schon einmal, Allah Azza wa Jal hat uns erlaubt, die Sura al-Fatiha immer und immer zu wiederholen in den Gebeten, sodass du bei jeder Rezitation an etwas anderes denkst. Denn die Gaben Allahs sind so viele. Deine Fehler sind so viele. Die Geschehnisse Yawm al-Qiyamah sind so viele. Die Tücken des Teufels sind so zahlreich. Das heißt, jedes Mal, wenn du Sura al-Fatiha liest, musst du dir einige Sünden vor Augen halten, einige Gunsterweisungen, einige Angelegenheiten Yawm al-Qiyamah, einige Tücken des Teufels, vor denen du Zuflucht suchst bei Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Schluss vielleicht noch, und zwar sagt der Muslim, wenn er Surat al-Fatiha liest, Amin, das bedeutet, O Allah, nehme dieses Bittgebet an. Ja. Und es ist die Sunna, dass der Ma'mum, also derjenige, der hinter dem Imam betet, es gleichzeitig sagt, wie die Engel. Denn wer dies tut, dem wird vergeben. Und wann ist das? Das ist, wenn der Imam anfängt, nicht fertig gesagt hat, sondern beginnt, Amin zu sagen. Sobald er von dem Wort Amin sagt, sagst du Amin, nicht vorher, nicht nachher. Es gibt viele, wenn der Imam sagt, Wala Dali, fängt er schon an, Amin. Der hat noch nicht mal nun ausgesprochen von dem Wort Dali. Das ist nicht die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und dann bekommst du auch nicht den Belohn. Auch nicht nach Dali sofort, sondern achte auf den Imam. Was hat das gesagt? Und deswegen sollte der Imam auch es laut sagen. Viele machen dies nicht. Aber die Sunna ist, Amin für den Imam auch laut zu sagen, so wie Al-Ma'mum. Natürlich geht das hier in den Gebeten, in denen laut rezitiert wird, nicht in den Gebeten, in denen leise rezitiert wird. Und auch nicht erst, wenn er fertig ist. Nicht, wenn der Imam fertig ist mit Amin, Amin. Nein. Sondern sobald er sagt, sagst du Amin. Ich habe ihn nicht gehört, dann sag es einfach. Wenn du ihn nicht gehört hast, dann sag es einfach nicht, dass du nichts sagst. Kommen wir dann zur nächsten Säule. Nach der Rezitation der Surah Al-Fatiha rezitiert man einige Ayat oder Suren aus dem Koran. Dabei ist natürlich immer hilfreich für die Demut, dass man diese Ayat zuerst einmal liest. Also die Übersetzung oder Tafsir, selbst wenn man Arabisch kann. Das heißt, du kennst einige Suren, قُلْ اللَّهُ أَحَدْ إِنَّ عَطَيْنَكَ الْكَوْثَرْ تَبَّتْ يَدَا أَبِلَا بِنْ وَتَبْ. Du kennst einige Suren, die du immer und immer wieder liest im Gebet. Dann liest die Erläuterung. Frag nach der Bedeutung. Welche Weisheiten stecken dahinter? So wie Suratul Fatiha, solltest du auch die anderen Sur verstehen und nachvollziehen, damit du während der Rezitation nicht irgendwie mit deinem Herzen auf der Welt rumwanderst, sondern dass dein Herz gegenwärtig ist im Gebet und sich immer noch beschäftigt mit dem Koran. Natürlich, wenn der Imam etwas vorliest, was man nicht versteht, dann sollte man immer noch daran denken, du stehst vor Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal sieht dich. Du musst in Demut verharren, du musst dich schämen vor Allah, du weißt, deine Sünden sind über deinem Kopf und auf deinen Schultern und so weiter und so fort. All die Aspekte, die wir erwähnt haben. Also selbst wenn ich diesen Imam nicht verstehe, weil ich kein Arabisch kann und diese Ayat, ich weiß nicht, was er da sagt, dann beschäftige ich mein Herz damit, indem ich mich erinnere, du stehst vor Allah. Und du hast so viele Sünden. Und ich muss mich schämen vor Allah. Das heißt, beschäftige dich weiterhin mit dem Gebet. Nicht, dass du an irgendetwas anderes denkst. Ja? Aber, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, jeder, der das Gebet nonstop genießen möchte, sollte so langsam aber sicher auch Arabisch lernen. Ne? Weil wenn der Imam irgendeine andere Ayah rezitiert, die du nicht verstehst, dann wird es problematisch. Danach kommt man zur Verbeugung. Und wir haben schon erwähnt, was bei der Verbeugung passiert. Und zwar, dass eben bei der Verbeugung und bei der Niederwerfung, also Ruku und Sujud, die Sünden niederfallen. Und das ist eine große Gabe Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Und deswegen ist es verwunderlich, dass viele Menschen es sehr, sehr eilig haben im Ruku' und im Sujud. Allahu Akbar, Subhanallah, Azim, Allahu Alhamdulillah. Ein Muslim, der weiß, meine Sünden werden fallen, ich werde sie los. Ich werde dafür nicht bestraft werden. Allah fragt mich darüber nicht mehr, die sind weg, für ein für alle Mal. Warum soll ich dann nicht länger mich verbeugen? Warum soll ich nicht länger in der Niederwerfung sein? Natürlich, wenn du vorbetest, musst du darauf achten, hinter dir sind Ältere, sind Kranke, sind Menschen, die zur Arbeit gehen müssen und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst nicht immer sagen, das ist mir egal, Jungs, wir müssen unsere Sünden jetzt wegbekommen, also eine halbe Stunde Rukur. Wenn du das brauchst und willst, dann kannst du das gerne alleine machen. Aber wenn du vorbetest, dann bist du ja nicht alleine auf diesem Planeten, dann musst du schon darauf achten, wie wer hinter dir ist. Weil Mu'ad ibn Jabal radiallahu anh betete Salatul Isha mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dann ist er zu seinem Volk, in seine Stadt hin und betete noch einmal Salatul Isha als Imam vor. Und er hat länger gebetet. Die Menschen haben sich beschwert. Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, Afattanun anta ya Mu'ad, willst du denn die Menschen zur Versuchung bringen, o Mu'ad? Ja, also macht ihr ihnen das Leben nicht schwer. Aber das soll nicht heißen, Allahu Akbar, Sami Allahu Alham. Oder beim Sujud einige. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Also als ob der so sehr stark an diese Sünden hängt. Der liebt sie so sehr, der verkraftet es nicht, dass die Sünden wegfallen. Ja, das ist verwunderlich. Vielleicht wissen es auch sehr viele nicht, dass die Sünden gerade runterfallen. Und deswegen ist es ja so, dass ein Muslim lernen muss, das Wissen, anstatt sich mit Sachen zu beschäftigen, die keinen interessieren, sollte er sich mit Sachen beschäftigen, die wichtig sind. Und im Ruku' sagt der Muslim, Subhana Rabbi al-Azim. Und im Sujud sagt er, Subhana Rabbi al-A'la, durch unter anderem. So preist der Betende seinen Herrn in diesen Säulen des Gebets auf verschiedenste Art und Weise. Damit die Preisung Allahs die Demut im Gebet fördert, muss man sich mit diesen Gedenksprüchen auseinandersetzen. Und deswegen schauen wir uns einmal an, was es an sich hat mit diesen Preisungen. Im Koran wurde Allah subhanahu wa ta'ala in sehr vielen Ayat auf verschiedenste Art und Weise gepriesen. Allah azza wa jal sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. O die ihr glaubt, gedenkt Allahs in häufigem Gedenken und preist ihn morgens und abends. Und Allah azza wa jal sagte, سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Und Friede sei auf den Gesandten. Und alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Und Allah Azza wa Jal, oder noch eine Aya, قال تعالى, أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. Der Befehl Allahs ist so gut wie eingetroffen. So wünscht nicht, ihn zu beschleunigen. Preis ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat mehrere Suren begonnen mit der Preisung. So in Surat Al-Isra. Allah Azza wa Jalla sagte, سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ, damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Auch Suratul Hadid wurde begonnen mit At-Tasbih. Allah Azza wa Jalla sagt, سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Auch Suratu, die Übersetzung, es preist Allah alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Suratul Hashr wurde auch begonnen mit dem Tasbih. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Ebenso Suratu As-Saff. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Genauso Suratu Al-Jumu'ah. يُسَبِّحُ. Hier im Unterschied zu den anderen Ayat, Sabbaha ist in der Vergangenheit. Und also es hat gepriesen. Sie haben Allah gepriesen. Und Yusabbihu ist in der Gegenwart und in der Zukunft. Also es preist und es wird preisen. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Ihn, den König, den Heiligen, den Allmächtigen und Allweisen. Genauso in Surat At-Taghabun sagt Allah Azza wa Jal, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und alles, was auf der Erde ist. Ihm gehört die Herrschaft, und ihm gehört alles Lob, und er hat zu allem die Macht. Und in Suratu Al-A'la, Sabbih isma Rabbika Al-A'la. Und hier haben wir Sabbih als Befehlsform. Das heißt, dieser Beginn der Suren, Da haben wir At-Tasbih einmal in der Vergangenheit, mehrere Male meine ich, in der Vergangenheit. Und wir haben es in der Gegenwartsform, in der Zukunft, im Futur. Und wir haben es in der Befehlsform. Sabbih isma rabbikal a'la, preise den Namen deines höchsten Herrn. Und im Koran wird weiterhin erwähnt, dass die gesamte Schöpfung Allah preist. Und das lässt einen Menschen natürlich Geborgenheit empfinden, dass er weiß, nicht nur ich bin alleine hier auf dieser Welt, der an Allah glaubt und ihn preist, sondern seine gesamte Schöpfung. Und das werden wir werden in Allah Ta'ala das nächste Mal sehen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.